bei deinem Blick. Den Schleier nicht, das trägt er mich so tief. Never ending misery. Diese Angst vor dem Unbekannten in einer Welt voller Fassaden und trügerischen Bildern aus einem Spiegel ohne Namen. Doch Spieglein, Spieglein, kannst du mir sagen, welchen Wert die Gesellschaft vertritt? Es bin nicht ich, es ist nicht er. Wir sind nicht sie, doch die Musik ist die Magie, die durch Schallwellen über Raum und Zeit fliegt. Ohne Barrikaden willst du etwas stoppen, was du nicht siehst. Und ich flieh in meine eigene Welt. Gib dir einen Einblick zu dem Spiegel meiner selbst. Meine Seele hat geblutet, tausende Tropfen. Für wen du dich auch hältst, spielt bei mir keine Rolle. Ich verliere die Kontrolle über Gedanken, die ich mir mache. Und wie wird das morgen? Wie bleibt das jetzt? Was war nur an dem gestern und wann hab ich mich zuletzt damit auseinandergesetzt? Einen Beitrag zu leisten, der nicht einfach nur verfällt in dieser grausamen Welt. Kein Spiegel zeigt mein Gesicht, Schatten umhören. Die Welt voller Massen, noch innen so still. Ich suche mein Bild, doch ich finde nur Rauch. Echo des Wolfs, das nicht zu vertrauen. Kein Spiegel zeigt mein Gesicht, Schatten umhüllen. Die Welt voller Massen, noch innen so still. Ich suche mein Bild, doch ich finde nur Raum. Ein Echo des Wolfs, das nicht zu vertrauen. Leere Gesichter ziehen Grimassen im Hellen. Und all diese Filter kann man nicht verstellen. Im Schatten kein Licht, ja dort kann sehen, wo das Strahlen zerbricht, fang ich an zu verstehen. Die Wahrheit im Nebel, verborgen wie Schatz. Vergangenes Leben findet kein Ersatz. Das Spiegeln in anderen Schatten ohne Herz. Doch ich seh sie wandern in Leere mit Schmerz. Ihr dreht euch im Kreis, jede Geste Betrug. Spielt Rollen auf Bühnen, mein Spiegel zerschlug. Ich suche mein Bild, doch es bleibt unbekannt. So fremd in der Menge, unendlich verbrannt. In der Illusion verblasst jedes Gesicht. Alles wirkt so vertraut, doch ich finde mich nicht. Kein Spiegelbild, nur ein Abgrund aus Lügen, wo Masken vervielfacht im Schatten sich fügen. Ihr schaut mich an, doch ich bleib ein Phantom. Eure Augen sind leer, keine Wärme, nur Hohn. Ich wollt verstehen, warum ihr euch versteckt. Wahrheit bricht wie Glas, das man tief in sich deckt. Gefangen in der Frage, seid ihr denn auch echt? Ich zählte die Tage und suchte verdeckt. Geschnitten wie ein Film, die Szene inszeniert. Bis kein Funke mehr bleibt, euer Feuer erfriert. Kein Spiegel zeigt mein Gesicht, Schatten umhüllen. Die Welt voller Massen, noch innen so still. Ich suche mein Bild, doch ich finde nur Rauch.